Lanz und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Schönen guten Morgen, Markus. Ich freue mich wahnsinnig, dich heute zu hören, weil ich dir unbedingt eine Frage stellen muss. Na, mach das unbedingt. Hast du auch das Erlebnis gehabt in dieser Woche, dass du Menschen auf der Straße triffst, die dich bitten, Affengeräusche zu machen? Ja, also ich bin tatsächlich schon angegrunzt worden und habe das auch im ersten Moment missdeutet. Ne? Also wenn jemand dir nahe kommt und grunzt, empfindest du das ja unter Menschen, also eher so nach dem Motto, hau ab, du Arsch. Also genau gegenteilig, als es bei Gorillas gemeint ist, aber es war ganz lieb und versöhnlich gemeint. Ist das gut, ist das gut. Und du warst doch bei Jane Goodall, ne? Direkt nach unserer Aufnahme. Ja, ich war bei... Du hast dir zum Interview getroffen. Ich habe Jane Goodall getroffen, weil meine Sendung im ZDF... Ja. 10-jähriges Jubiläum hatte und ich durfte mir einen Gast wünschen, frei wie ich wollte. Großartig. Also einzig unter der Voraussetzung, dass er natürlich zusagt. Und ich hatte mal vor fast 10 Jahren mit Jane Goodall ein wunderbares, ganz, ganz langes, dreistündiges Gespräch in der britischen Botschaft in Wien. Und die Frau hat mir so dermaßen imponiert, dass ich sie mir wieder gewünscht habe. Und sie hat mir wieder imponiert. Sie ist 88 Jahre alt. Wahnsinn. Und ihr kommt so eine charmante, fast mädchenhafte, ältere Dame gegenüber, die ganz liebenswürdig ist. Ja, aber wenn es hart auf hart kommt, einen Gesichtsausdruck hat, mit dem man eine Lokomotive aufhalten kann. Und die Kombination finde ich bei Frauen großartig. Und macht auch keine Gefangenen sozusagen, ne? Argumentativ. Nee, macht keine Gefangenen. Und wenn sie zwischendurch unterbrochen wird, ja, oder jemand sie stört oder nervt, ja, dann macht sie schimpansenartige Gesichtsausdrücke oder Laute, die wirklich beeindruckend sind. Ne? Also sie kann von einer Sekunde auf die anderen auf Schimpanse machen und wirkt dann auch richtig aggressiv. Und du warst bei ihr zu Hause? Nee, wir haben uns in Bournemouth getroffen. Das ist der Ort, aus dem sie kommt und wo sie jetzt lebt. Okay. Also sie lebt jetzt im hohen Alter mit ihrer Schwester gemeinsam im Ort ihrer Kindheit. Ach süß. Also wenn sie mal zu Hause ist, die alte Dame ist immer wahnsinnig viel als Naturbotschafterin unterwegs. Ja, die ist unglaublich aktiv, ne? Und ganz, ganz beeindruckend, wie sie über ihre Forschungszeit in Afrika erzählt. Also an der Frau ist alles beeindruckend. Also die ganze Haltung zum Leben, die Professionalität. Ja, es ist großartig. Also ich meine, es ist klar, niemand auf der ganzen Welt weiß so viel über Schimpansen wie sie. Und das ist natürlich zutiefst beeindruckend. Wenn du sagst Haltung zum Leben, was meinst du denn? Ich meine, dass sie diese Professionalität hat, dass sie im Interview mit 88 Jahren sofort auf Zack ist und dass sie aber aus dem Modus sofort wieder abschalten kann und in einen anderen überwechseln. Und dass man mit 88 so frei über sich selbst verfügen kann. Ne? Und dass man nicht quasi von körperlichen, psychischen Gebrechen oder geistigen Beeinträchtigungen irgendwie versehrt ist. Das finde ich an ihr unheimlich inspirierend. Das ist ein Mensch, der durch Willen und Energie zusammengehalten wird. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Ja, das ist schön, diese Energie zu erleben. Deswegen frage ich da so nach 88. Ich habe gerade in dieser Woche, war irgendwie keine schöne Woche, was das angeht, zwei Menschen verloren, die mir sehr nahe standen. Der eine war mein Onkel, alter Südtiroler Bergbauer mit knapp 90 Jahren, fehlte nur noch einen Monat zu seinem 90. Geburtstag. Ich habe weite Teile meiner Kindheit auf dem Bauernhof da verbracht, ganz idyllisch, ganz, ganz schön. Er hatte eine große Familie, viele Kinder, der Bruder meiner Mutter. Und das war auch so einer. Es war einer, der mich immer berührt hat, weil er hatte so einen ungebrochenen Optimismus bis zum Schluss. Mhm. Und ich habe ihn kurz vor seinem Tod nochmal besucht und gesehen. Und dann sagte er zu mir, Markus, weißt du, ich bin ja jetzt bei Facebook, aber ich habe kein Internet hier. Das fand ich irgendwie sehr schön. Er war bis zum Schluss bei Facebook aktiv und hat mir erzählt und hat sich mit Nachrichten beschäftigt. Er war auch geistig unheimlich rege war jemand, der wichtig war in meinem Leben. Und der andere, der gestorben ist Dr. Thomas Walde. Sagt dir der was? War das nicht ein Journalist? Ja, genau, genau. Ein ganz prägender Mensch in meinem Leben, der war früher beim Stern, Leiter Ressort Zeitgeschichte. Ganz beeindruckender Mann, der dann gestolpert ist über die berühmten Hitler-Tagebücher. Hm. Er war mit derjenige, der diese Bücher mit eingekauft hat, auf diese Jahrhundertfälschung reingefallen ist. Historiker eigentlich von Haus aus. Hat den Stern 9,3 Millionen Mark gekostet. Ja, dieser Fake, diese gefälschten Hitler-Tagebücher. Und wurde dann sozusagen von Gruner und Jahr vom Stern strafversetzt zum bösen, bösen Privatradio. Und das war mein großes Glück. Das war dein Chef. Genau, der war Chefredakteur bei Radio Hamburg und das war einer, der dann dort diese Ausbildung zu einem echten Juwel gemacht hat, der dieses Volontariat, das wahnsinnig begehrt war damals, in einer Zeit, in der man, glaube ich, beim Privatradio so auf richtig intensive journalistische Ausbildung jetzt nicht so den Wert gelegt hat, weil man die Mittel dafür gar nicht hatte, aber er hat das gemacht. Und hat dann dafür gesorgt, dass wir alle möglichen Ausbildungsstationen hatten. Ich war bei der dpa, habe damals einen Bericht gemacht bei dpa Audio über die Veröffentlichung von Windows 95 und so weiter und war dann irrsinnig stolz, dass dieser kleine Beitrag in Namibia dann von Radio Windhoek abgerufen worden ist. Ja, das ging dann in alle Welt hinaus. Und das war Thomas Walde und der hat mich sehr, sehr geprägt. War ein ganz großartiger Journalist. Und auch ein gebrochener Mann, ne? Weil diese Geschichte hat ihn natürlich, er hat seine ganz große Karriere, der wäre sicherlich jemand gewesen, der immer mal Chefredakteur beim Stern hätte werden können, hat ihn natürlich verhindert. Im Film in Stonk, übrigens gespielt von Ulrich Mühe. Das ist sozusagen die Walde-Rolle. Okay. Ja, ganz genau, ganz genau. Richard, ich hatte eine interessante Woche, unter anderem mit dem Bundesarbeitsminister, mit Hubertus Heil, mit dem man viel streiten kann über viele Dinge. Und es war auch wieder zu spüren, sozusagen der Versuch, das Rentensystem schön zu reden, an dem eigentlich schön nicht zu trinken. Schön zu reden ist. Ja, genau. Aber einer, der wirklich im Stoff ist, der wirklich drin ist im Thema, und das brachte mich wieder auf das Thema, über das wir eigentlich letzte Woche schon sprechen wollten, Gemeinwohl, Gemeinsinn. Ich habe das Gefühl, wir müssen, was Gemeinwohl angeht, neu nachdenken, Dinge neu denken, weil die Rolle, die der Staat da so einnimmt, dieses Gefühl, um alles kümmert sich der Staat, ich glaube, das ist ein für alle Mal vorbei. Und ich habe auch das Gefühl, wir müssen uns von so einem weltgeschichtlichen Ausnahmezustand verabschieden. Wenn man sich anschaut, in der Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten im Schnitt haben Menschen ja immer weniger gearbeitet und wurden parallel dazu immer wohlhabender. Die letzten 10 Jahre nicht mehr, ne? Muss man dazu genau sagen. Diese Zeit ist, genau, und das merken wir jetzt auch alle, und diese Zeit ist vorbei. Und das bedeutet, wir müssen uns neu und anders organisieren. Ja, und jetzt kommt eine Perspektive dazu, die da normalerweise gar nicht reinkommt, aber da ich ja gerade in Lüneburg bin, auf dem Utopie-Kongress, den wir dort jährlich veranstalten, 4-tägiger Kongress. Und das ist die Perspektive, dass wir jetzt in einigen Bereichen den Gürtel enger schnallen müssen, ist ja das, was die Leute, die sich mit Ökologie beschäftigen, ja schon seit Ewigkeiten fordern. Das heißt also, eigentlich tritt doch jetzt das ein, dass wir weniger CO2 verbrauchen, dass wir weniger Energie verbrauchen, erst recht fossile Energien. Hier werden ja all die Wünsche wahr, die Grünen immer gehabt haben. Und das Merkwürdige ist, dass sie das als Krise darstellen und nicht als Chance. Ja, dass wir also sagen, wir haben eine totale Katastrophe, einen Ausfall gegenüber der Normalität. Und eigentlich tun die Grünen jetzt alles, damit wir wieder in die Normalität zurückkommen. Ja. Also jemand kann seine Gasrechnung nicht mehr bezahlen, dann sagen wir, ja, der muss natürlich jetzt deutlich mehr Geld kriegen, damit er weiterhin so viel Gas verbrauchen kann, wie er immer schon verbraucht hat. Obwohl die gleichen Politiker seit Jahrzehnten predigen, dass wir nicht so viel Gas verbrauchen können. Ja. Das finde ich, das ist die Paradoxie dieses Winters. Ja, das ist wahr, aber ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute ganz, ganz lange in einem deiner bekannteren Bücher im Egoisten gelesen. Ja. Die Kunst, kein Egoist zu sein. Und ich finde, da finden sich ja unheimlich viele Antworten darin. Du deutest das gerade an. Also das eine ist das Stichwort Verlustaversion. Mhm. Wir können mit Verlusten können wir ganz, ganz schlecht umgehen. Und das große Stichwort ist Status. Also die Aussicht, Status zu verlieren, das ist der Albtraum irgendwie, den uns, glaube ich, kein Politiker zumuten will, weil die genau wissen, was das mit so einer Gesellschaft macht. Absolut. Man könnte ja sagen, das Versprechen, dass es einem möglich ist, durch Fleiß und Tüchtigkeit Statusgewinne zu erzielen, hat dieses Land wahrscheinlich mehr zusammengehalten als alles andere. Ja. Warum ist Status so wichtig, Richard, psychologisch? Naja, Status ist im Grunde genommen ja ein Spiegelbild von dem man glaubt, wie viel Anerkennung man bekommt. Ne, der Reiz von Status ist Anerkennung. Also wenn eine Rolex-Uhr ja als soziales Chiffre für Wohlstand nicht funktionieren würde, würden wahrscheinlich die allermeisten Leute, die eine besitzen, keine tragen. Es geht nicht darum, dass das Uhrwerk besonders präzise ist. Das ist bei Rolex-Uhren, glaube ich, ziemlich schlecht. Sondern es geht darum, dass Leute erkennen, der kann sich ein... Nicht ziemlich schlecht, ja, bitte, kann sich nicht ein, ziemlich ich, schlecht, aber nicht, es ist keine Atomuhr, lass es uns so sagen. Ja, also sagen wir mal, der Preis einer Rolex-Uhr und die Präzision des Laufwerks passen so nicht zusammen. Aber genau. Das Interessante ist eben, man macht das deswegen. Oder wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, in der sich jeder ein Porsche leisten könnte, wäre Porsche fahren nichts Besonderes. Ja, und viele Leute, die jetzt einen Porsche fahren, würden vielleicht keinen Porsche mehr fahren. Bei der Rolex-Uhr ist das noch offensichtlicher als beim Porsche. Ja, weil das Auto vielleicht Spaß macht und die Uhr an sich ist die Frage, der Spaß besteht doch darin, dass sie erkannt wird. Und das ist eben das Interessante, weil wir glauben, über Status kriegen wir Blicke, Anerkennung, positive Einordnung und so weiter. Ja, und Status bestimmt im Grunde genommen, wir sind ja Primaten, ne, wie Gorillas und Schimpansen. Und Trockennasenaffen. Trockennasenaffen. Und der bestimmt nach außen hin, ist sozusagen ein sichtbares Zeichen unserer Rangzugehörigkeit in der Horde. Und wenn uns da was weggenommen wird, dann wird uns im Grunde genommen auch unser eigenes Selbstverständnis weggenommen. Das ist interessant. Ich meine, wenn du es mal andersrum überlegst, wird ja auch ein Schuh draus, ne? Also Status ist ja was total Faszinierendes, finde ich, weil, also Status weggenommen, hast du gerade geschildert, was dann mit uns passiert. Status erreicht ist das, was wir anstreben, aber bitte nicht alle. Also wenn alle sozusagen den gleichen Status haben, ist Status plötzlich wertlos. Absolut. Ist egal. Absolut. Das ist faszinierend an Status, ne? Also man würde sich versuchen, die verrücktesten Ideen auszudenken, über den man dann noch Status oder, wie die Wissenschaft sagt, Distinktionsgewinne erzielen kann. Ja, weil ich meine, alle Menschen wollen ja das Gleiche, anders sein als die anderen. Ja, und im Bemühen, anders zu sein, sind sie irgendwann alle gleich. Genau, das ist sozusagen die Dialektik der Statusgesellschaft. Genau. Das ist faszinierend, ne? Und ich fand einen total interessanten Gedanken da in deinem Buch war es, dieser Tage auf jeden Fall. Daniel Bell, sagt dir was, berühmter Soziologe, ne? Harvard, ja? Liebe Grüße an Karl Lauterbach. Der sagt etwas total Interessantes. Der sagt, der westliche Mensch zerfällt heute praktisch in zwei Teile, die nicht zusammenpassen. Ja, so die Wirtschaft, haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, benötigt einerseits diesen egoistischen, unersättlichen, hedonistischen Konsumenten, der nie zufrieden ist, disziplinlos, ja, gierig bis zum Anschlag, weil nur dann stellst du sicher, dass wir ständig Dinge kaufen, die wir eigentlich gar nicht bräuchten. Genau. Und die Gesellschaft dagegen, und das ist interessant, bräuchte ja genau das Gegenteil. Richtig. Die bräuchte ja einen anständigen, bescheidenen, hilfsbereiten, zufriedenen, zurückgenommenen, bodenständigen Mitbürger. Das ist das, was gemeinwohlorientiert und so weiter. Also jemand, der sich nicht vor anderen Vorteile verschaffen will, sondern der auch an die anderen denkt und so. Genau. Und das Kunststück ist, jetzt sage ich es mal positiv, das Kunststück ist, dass es in unserer Gesellschaft geglückt ist, obwohl diese Paradoxie besteht, dass wir seit sehr langer Zeit in einer im historischen und geografischen Maßstab vorbildlichen Gesellschaft leben. Bei all dem, was an Missständen existiert, aber dass das so lange funktioniert hat, das finde ich erstmal beeindruckend. Ich habe eine Theorie dazu. Habe ich neulich mit meinem Sohn drüber gesprochen. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Der sagte zu mir, Papa, euer System ist am Ende. Mhm. Und zwar deswegen, weil euer Kuchen nicht mehr wächst. Solange der Kuchen immer größer wurde, war klar, egal wie groß der Kuchen ist, denn Dominik und Lukas, die jetzt hier gerade gegenüber sitzen, ja, wie groß das Stück ist, dass sich Dominik und Lukas nehmen, für mich und auch für dich bleibt immer noch genügend übrig. Mhm. Aber in dem Moment, wo der Kuchen kleiner wird, Richtig. Fange ich plötzlich an, mich für das Kuchenstück von Dominik und von Lukas zu interessieren. Und dann wird es gefährlich. Ja, und wir haben gar keine Erfahrung in der Bundesrepublik mit kleiner werdendem Kuchen. So. So, und jetzt gibt es natürlich viele Dinge, über die wir oft gesprochen haben, warum der Kuchen kleiner wird. Es gibt auch noch Leute, die sagen, der Kuchen wird gar nicht kleiner. Ne? Aber wir sollten zumindest gut vorbereitet sein, dass er kleiner wird. Und ich komme wieder mit der Perspektive von vorhin. Muss er nicht aus ökologischen Gründen kleiner werden? Ist das nicht sozusagen notwendig? Haben wir nicht über unsere ökologischen Verhältnisse gelebt? Und das ist eine Einsicht, die wird von vielen geteilt. Aber das Problem ist, in dem Moment, wo man den Kuchen kleiner macht, ja, kommt der kategorische Komparativ. Den halte ich für wichtiger als den kategorischen Imperativ. Das heißt, man guckt immer ganz, ganz, ganz genau, ob das vom eigenen Stück mehr abgeschnitten wird als vom Stück des anderen. Und so eine Diskussion haben wir jetzt. Ja, ist richtig. Dabei gibt es ja, ich glaube, wir haben schon mal über ihn gesprochen, wie heißt er nochmal, Rüdger Bregmann? Ja. Sagt dir was, ne? Der sagt mir was. Das war doch der holländische Autor. Genau, so ein junger Historiker, so ein Rising Star. Mit dem ich mal hintereinander Vorträge gemacht habe vor dem niederländischen Königspaar. So, richtig, genau. Genau das hast du mir erzählt. Sind die eigentlich nett, das niederländische Königspaar? Wie hast du die erlebt? Wahnsinnig nett. Ja? Also, ich meine, sie ist eine faszinierende Frau. Ja, mit einer tollen Ausstrahlung. Die junge Frau aus Argentinien. Sehr intelligent. Also die waren sehr jung, als ich das letzte Mal Neue Post gelesen habe. So muss ich vielleicht sagen. Nein. Großartig. Maxima. Kann ich nur Gutes drüber sagen. Mhm. Und das Interessante bei ihm ist, er hat ja so ein bisschen das Klischee aufgrund eines leicht bollerigen Aussehens, dass er nicht der Hellste wäre. Und ich muss das korrigieren. Ja, der ist schlau. Ich war beeindruckt, was für gebildete Königspaare es gibt. Weil es gibt ja nicht den Selektionsdruck auf Königspaare, besonders gebildet und intelligent zu sein. Und sie waren es trotzdem. Und das hat mir sehr imponiert. Das ist großartig. Also kein schlechtes Wort darüber. Mhm. Ja. Super. Herrlich. Ich muss das mal beichten. Ich habe, glaube ich, die Vermählung, die Hochzeit der beiden, habe ich damals für RTL als junger Reporter begleitet. Du hast nichts ausgelassen, ne? Du, ich war jung und von Monat zu Monat mehr Schandtaten aus der Jugend hervor. Ja, es ist wirklich wahr. Warst du Chefreporter des Goldenen Blattes? Nein, ich war sowas Ähnliches. Ich war bei RTL. Mhm. Ich habe dort gearbeitet und es war einfach eine Live-Übertragung. Hallo, es war eine Riesennummer und ich fand es schön. Und du hast den Eggemann Segebrecht oder wie der heißt, oder Eggebrecht Segemann gemacht und hast das kommentiert? Ja, genau. Der übrigens ein sehr netter Mann ist. Mit Sicherheit. Ja, übrigens. Ich liebe diese Stimme. Ja, du liebst die Stimme. Ja. Und er ist the one and only. Und weißt du, warum ich ihn vor allen Dingen schätze? Nicht wegen seiner Königsberichterstattung. Das wissen die wenigsten. Sondern der war lange Afrika-Korrespondent. Der weiß ähnlich viel über Afrika wie du. Das ist jemand, der sich ganz viel, der war Korrespondent, glaube ich, in Ostafrika. Hat auch dann über große Hungersnöte, Stichwort Biafra und so weiter, berichtet. Und ist jemand, der ganz viele Zusammenhänge kennt. Der hat mich wahnsinnig beeindruckt, irgendwie. Das Leben dieses Mannes ist wirklich bewegend. Lebt das ist interessant, dass der, ja, meines Wissens lebt er noch, ja. Ich habe ihn vor ein paar Jahren erst im Studio gehabt, ein ganz tolles Foto von ihm gemacht, irgendwie so ein schönes, nachdenkliches Bild. Ja, ich mag ihn sehr. Ich finde, seine große Leistung besteht, darin, dass etwas, was ich so langweilig finde, wie Fürstenhochzeiten und Krönungszeremonien, was ich mir nie angucken würde, ja. Aber wenn diese vornehme, bedeutungsschwangere und anteilnehmende Stimme, ja, dir erklärt, welche Farben die Garde zum wievielten Geburtstag der Schwiegermutter des Königs und so weiter trägt. Die irischen Bärenmütze. Und dem eine Bedeutung beimisst, dann ist das jemand, dem hört man auch dann zu, wenn man denkt, das ist die unwichtigste Frage der Welt, aber er kann diese Bedeutung da reinlegen. Genau. Und das ist eine Kunst. Man würde sich wünschen, jeder Lehrer würde über diese Gabe verfügen. Das ist wirklich wahr. Aber wir schweifen ab, Richard. Mhm. Gemeinwohl, ja, ist das große Stichwort. Erinnerst du dich an Ackermann, den Chef der Deutschen Bank? Ja, klar. Ich finde total interessant, was sich da verändert hat. Ich weiß noch, der hat mal gesagt, war auch ganz stolz drauf und das macht er, glaube ich, in einem ARD-Film hat er das mal gemacht. Da hat er erzählt, dass er Angela Merkel immer klipp und klar gesagt hat, dass er Angestellter der Deutschen Bank ist und dass er nicht gegen die Interessen der Deutschen Bank irgendetwas unternehmen kann. Das heißt, Gemeinwohl war ihm nicht weiter wichtig. Das sagt er in einem Film von Hubert Seipel, ja. Und sagt dann, Banken besonders private und börsennotierte Institute haben keine Verpflichtung, das Gemeinwohl zu fördern. Und in dem gleichen Sinne hat damals auch Alexander Dibelius, der Deutschlandchef von Goldman Sachs, argumentiert. Mhm. Das ist interessant. Da hat sich was verändert. Ja gut, die Leute, also wenn man zynisch wäre, würde man sagen, die Leute waren früher ehrlicher. Und sie waren deswegen ehrlicher, weil man das von Banken auch nicht so wirklich erwartet hat. Das hat sich natürlich verändert. Und klar ist natürlich, wenn wir in einer allgemeinen Phase der gesellschaftlichen Transformation stehen, und in so einer solchen Phase müssen wir stehen um das Überleben der Enkelgeneration, dann müssen natürlich die besonders breite Schultern haben und die besonders aktiv an der Front sind, sich an diesem unter anderem moralischen Aufbruch, also eben nicht nur technischen Aufbruch, beteiligen. Und mir ist ja völlig klar, also Ackermann hat ja eigentlich nichts anderes zitiert als die Logik einer Aktiengesellschaft. Genau. Ja, also Ackermann ist den Aktionären verpflichtet gewesen und nicht dem Gemeinwohl. Und das ist in der Sache hat sich das ja nicht geändert. Die Sache ist eben nur, dass angesichts der großen Menschheitsaufgabe, vor der wir stehen, diese Haltung so nicht allein zukunftsfähig mehr sein darf. Und ich denke, dass auch bei großen Konzernen, Banken und Versicherungen und so weiter das klar ist. Mittlerweile klar ist. Also ich glaube, das sind ja Äußerungen, die er 2010 oder 2009 gemacht hat. Mhm, und gegenüber heute hat sich da einiges verändert. Ja, ich meine, Christian Ob genug Sieben, ist nochmal eine ganz, ganz andere Frage. Ne? Aber in diesen 10 Jahren hat es natürlich einen wichtigen Bewusstseinsprozess gegeben, der einfach darin besteht, dass dieses Alte, ich meine, er sagt das so im Höhepunkt der Merkel-Zeit, ne? Also in einer Zeit, in der zwar die ökologische Krise schon alles klar war, aber nicht in jedermanns Bewusstsein existierte, ja? Klimawandel bereits ein Thema war, aber noch nicht so ein Thema, wie es heute ist. Die Frage, was hält eine Gesellschaft zusammen, sich nicht stellen musste, weil der Wohlstand wuchs. Ja, dass das so eine Position war, wie sie sehr lange vertreten worden ist und wie sie jetzt sich stark verändert hat. Ich meine, das ist nicht anders, wie man konnte 100 Jahre lang Winnetou lesen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, und auf einmal geht das nicht mehr. Ne? Also da verändert sich ziemlich viel. Das ist wahr. Sollten wir vielleicht immer noch mal eine eigene Ausgabe machen zu dem Finde Thema. Finde ich großartig. Wir könnten eine wunderbare Winnetou-Sendung machen. Ich glaube, wir hätten uns schon mal über Winnetou unterhalten, aber das Thema ist nicht erschöpft. Das Thema ist offensichtlich nicht erschöpft, nee. Und es gibt, das Verrückte in dem Zusammenhang, nur ein Gedanke dazu, ist, dass du eigentlich das Gefühl hast, als Mensch, der im Jahr 2022 lebt, wir genießen so viele Freiheiten wie noch nie. Es gibt so wenige Tabus wie noch nie. Wir können so viel sagen wie noch nie. Aber ich glaube, das ist falsch. Es gibt nämlich sozusagen so viele Dinge, die unausgesprochen plötzlich Regeln geworden sind. Richtig. Es gibt unausgesprochene Regeln. Also ich habe das schon oft gesagt, wir leben in der freiesten Gesellschaft, die es hier auf deutschem Boden gab. Formal. Und wir sind persönlich zu einer Selbstzensur verdonnert, die auch ein historisches Ausmaß angenommen genau, hat. Genau, die aber nicht offiziell ausgesprochen ist, sondern... Nee, aber man merkt natürlich in dem Moment, wo man gegen irgendeine dieser Konventionen, von denen viele neu sind, verstößt, ja, was man damit auslöst. Aber auch das ist eigentlich ein Thema. Ja, ist ein Thema, sollten wir wirklich mal für besprechen. Für einen eigenen Podcast. Aber ich würde noch mal gerne zurück, Richard, zu dem Thema. Ich meine, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, ne, wie sich dieses Verhältnis sozusagen von Bürger zum Staat verändert, ja. Und es gab ja, sag mal, 90er Jahre und dann auch später diese Josef Ackermann-Zeit, über die wir gerade gesprochen haben. Das war ja eigentlich so eine Zeit, in der man eigentlich sagen musste, Angela Merkel war nicht wirklich an der Macht, sondern Angela Merkel war nur an der Regierung. Das ist was völlig anderes. Und das ändert sich gerade. Böse Zungen sagen, dass das eigentlich lange Zeit immer so war. Ja, genau. Ja, also dass das nicht nur für Angela Merkel gilt. Also du kannst gegen die führende deutsche Industrie nicht regieren. Du musst immer im Einklang mit ihr regieren. Das ist völlig klar. Und deswegen gibt es dann daraus resultierend, habe ich das Gefühl, ja so ein bisschen eine Orientierungslosigkeit. Und alle spielen so ein großes Spiel. Also dann sitzt jemand wie Hubertus Heil, der sich sehr anstrengt von morgens bis abends. Gestern mal gehört, was die für wahnsinnig lange Tage haben. Ja, morgens um 6:30 aus dem Haus und nachts um 12 wieder nach Hause und so weiter. Das ist unfassbar. Also das ist ein richtiger Knochenjob. Da in der ersten Reihe der Politik, das wird einem dann immer mal wieder klar, wenn man so hinter den Kulissen mit den Leuten mal so ein bisschen spricht. Aber am Ende ist es auch teilweise eine Illusion. Also wir bezahlen die sozusagen dafür oder wählen sie dafür, dass sie uns die Illusion geben, wir haben es im Griff, wir machen das alles. Aber sie gaukeln uns zum Teil, weil das System es so will, etwas vor, was in Wahrheit da gar nicht ist. Sondern sie haben viel weniger Möglichkeiten, viel weniger Macht zu gestalten. Sie sind wahrscheinlich persönlich auch bei vielen Entwicklungen sehr viel skeptischer, als sie nach außen zeigen können. So, zum Beispiel. Da gibt es so eine Ohnmacht, ne? Das ist der Punkt. Und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt gerade an so einem Punkt, an dem wir das alles neu verhandeln müssen. Und die Frage, woher kann, wenn wir diese Egoisten sind, die wir vorhin beschrieben haben, woher kann dieser neue Gemeinsinn kommen, Richard? Woher das mit den kommen? Egoisten ist ja so eine Sache. Also es gibt ja, in meinem Buch thematisiere ich das ja auf hunderten von Seiten. Ne? Also 500 die Frage, was ist die wahre Menschennatur? Ist der Mensch von Natur aus Egoist oder ist er Altruist? Da gibt es ja radikale Sichtweisen, die, also Mitte der 70er Jahre hat der amerikanische Evolutionsbiologe Michael Giselin den einprägsamen Satz gesagt: Kratz einen Altruisten und du siehst einen Heuchler bluten. Nach dem Motto, alles, was der Mensch tut, tut er doch immer, um etwas davon zu haben. Und ich habe in meinem Buch versucht herauszustellen, dass das eine schlechte Definition von Egoismus ist. Richtig ist, alles, was wir tun, tun wir, um irgendetwas davon zu haben. Aber die Frage, ob du ein guter oder ein schlechter Mensch bist oder ein Egoist oder ein Altruist, hängt nicht davon ab, dass du von dem, was du tust, etwas haben willst. Sondern es hängt davon ab, was du bereit bist, für Mittel einzusetzen und was du davon haben willst. Denn in der Definition von Giselin ist Mutter Teresa eine Egoistin. Das hat ihr alles nur gemacht, um in den Himmel zu kommen. Oder um das gute Gefühl zu haben, Gutes zu tun. Moralisch überlegen. Das heißt also, etwas von etwas haben zu wollen, ist kein Ausweis von Egoismus. Na, wenn ich sage, da ist jemand, der opfert sich für andere auf, aber eigentlich tut er das ja nur, um sich besonders gut zu fühlen, dann ist das kein starkes Argument. Weil es immer noch besser ist, jemand opfert sich für andere auf, als er beutet andere aus. Aus welchem Motiv? Das heißt Motiv also, die Frage ist doch, was tut jemand und nicht, ob er was davon haben will. Und wenn wir das so sehen, dann kommen wir zu einer Betrachtung des Menschen, dass wir sagen, man kann Egoismus und Altruismus im Menschen gar nicht sauber voneinander unterscheiden, sondern das Gute an den Menschen ist ja, dass man sich gut fühlt, wenn man Gutes tut. Und das liegt ja auch in unserer Natur. Ja, es gibt ein paar Menschen, da ist das anders, ne? Die finden das auch gut, irgendwie bewusst Böses zu tun. Aber die größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte wurden nicht von Egoisten begangen oder von Menschen, die mit aller Gewalt Böses tun wollen. Ich meine, das geht ja dann auch top-down, ne? Von oben nach unten. Wenn du dir, wir haben ja öfter schon über dieses berühmte Hamburger Polizeibataillon gesprochen, ja. Ne? 101, glaube ich. Ne? Mhm. Diese Männer, die ganz normale Familienväter waren und dann abkommandiert werden in die Ostgebiete und dort barbarische Verbrechen begehen und dann später vor Gericht. Aber alle sagen, wir sind uns da keiner Schuld bewusst. Wir haben nichts Schlimmes getan. Wir haben A, unsere Pflicht getan. Ja, also wir haben das uns nicht selber ausgesucht. Man hat uns das aufgetragen. Und B, wir haben nichts anderes getan als die anderen. Und ich habe ja in meinem Buch versucht herauszuarbeiten, was wir für interessante Tricks haben, um unsere moralische Bilanz gut zu fälschen. Die gute Nachricht ist, Menschen ertragen den Zustand, die Bösen zu sein, im Regelfall sehr schlecht. Exakt. Das heißt, wir färben, was auch immer wir tun, unsere Bilanz nachher gut und sagen, aber es ist doch nur und ich wollte doch nur und ich habe doch nicht. Und diese Mittel sind, das erste Mittel ist, uns mit anderen zu vergleichen, die schlechter sind als wir. Das ist der Trick, ja? Ne? Das ist der eine Trick, ne? Und die finden wir immer. Der zweite Trick ist, wenn jemand kommt und sagt, hör mal, Markus, ne, du bist kein guter Mensch, dich sofort zu fragen, wer sagt mir das? Richard, du sagst mir das. Glaubst du, dass du ein besserer Mensch bist als ich? Das heißt also, ich gehe auf die Psyche meines Gegenübers, der mir die schlechte Nachricht bringt, ich bin ein schlechter Mensch, und diskreditiere die Person, die mir die Nachricht überbringt, dann muss ich sie nicht mehr ernst nehmen. Das kannst du bei Donald Trump immer sehen, ne? Das ist der beherrscht alle diese Tricks hervorragend. Aber dann, genau den vor allen Dingen. Dann nicht zuständig sein. War eine schlechte Mitarbeiterin, ja, die war immer schon schwierig. Ja, und ja, so weiter. Ja, genau. Da muss man genau. Gar nicht zuhören, was die sagt und so weiter. Genau. Ja. Ich habe vorhin, Richard, kurz Rüdger Bregmann, den du kennst, ja. Ja, mit dem du diesen Vortrag vor Maxima und Wilhelm da gehalten hast, so der hat gerade ein tolles Buch. Das heißt im Grunde gut. Mhm. Und der vertritt genau diese These. Ist ein fantastisches Buch. Mag das wahnsinnig. Allein den Einstieg, wie er erzählt, dass die Engländer, als die Nazis London angegriffen haben, davon ausgegangen sind, die Bevölkerung wird zusammenbrechen, die werden alle in die Knie gehen, es wird Panik ausbrechen. Und alle Massenmörder der moderneren Geschichte sind genau von solchen Horrorszenarien ausgegangen. Und das Faszinierende ist, all das ist nicht passiert, sondern die Leute sind moralisch stehen geblieben, die Leute haben das ertragen und das Leben ging weiter. Und er beschreibt so Zeugenaussagen oder auch Berichte von Psychiatern, die kurz nach der Auslösung des Fliegeralarms dann beschreiben, wie kleine Jungs weiterhin mitten in London auf dem Bürgersteig spielen, ja, wie sich Kunden beim Feilschen nicht unterbrechen lassen. Ein Polizist, der weiter da steht und ganz gelangweilt den Verkehr regelt, oder der Radfahrer, der einfach weiterfährt, der Händler, der weiter handelt und so weiter. Das heißt, die Leute ertragen das in absolut stoischer Gelassenheit und brechen eben nicht moralisch zusammen. Mhm. Und das ist für ihn unter anderem der Nachweis dafür, dass Menschen eigentlich von Grund auf nicht nur gut, sondern auch wahnsinnig widerstandsfähig und resilient sind. Und du beschreibst ein ähnliches Experiment, nämlich das ein ganz berühmtes Experiment, das eigentlich zeigt, dass Kleinstkinder von Haus aus, ohne dass man sie belohnt, unbedingt erstmal das Gute wollen, hilfsbereit sind. Also Hilfsbereitschaft ist eine natürliche Eigenschaft sozialer Primaten. Ja, weil das, was ich jetzt erzähle, gilt für Kleinkinder genauso wie für Schimpansen. Also es liegt in unserer Natur. Das kann sich jeder auch auf YouTube angucken. Als ich damals darüber schrieb, war es noch schwer, an die Filme ranzukommen. Heute sind die auf YouTube eingestellt. Felix Warnecken und Michael Tomasello. Michael Tomasello ist ein großer Star der Primatenforschung und der Anthropologie. Die haben Experimente gemacht, indem sie einen Menschen gezeigt haben, der den in der Hand laut einen großen Aktenstapel hat und versucht, die Tür zu einem Schrank aufzukriegen. Da will er die reintun. Mhm. Und in der Ecke des Zimmers steht ein ganz kleines Kind, ja, etwas über ein Jahr alt, kann aber schon laufen. Was macht dieses Kind? Es sieht, der Mann kriegt die Akten da nicht rein, kriegt die Tür nicht auf, geht dahin, tipp, tipp, tipp, tipp, tipp, und hilft ihm, die Tür aufzumachen. Und da gibt es viele andere Beispiele. Ja, jemand fällt einen Stift vom Tisch. Genau. Ja, das Kind kommt, bückt sich, hebt den Stift auf und reicht ihn rüber. Ganz natürlich menschliches Verhalten. Das ist die gute Nachricht. Aber nicht anerzogen, ne? Nicht antrainiert. Nicht sondern anerzogen, nicht antrainiert, sondern intrinsisch. Das Problem ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in dem diese intrinsische Motivation ganz, ganz häufig zerstört wird. Und zwar durch extrinsische Belohnungen. Das heißt, die haben das gleiche Experiment gemacht oder ähnliche Experimente, ja, und haben dann dem Kind für das Öffnen der Türen oder ein ähnliches Beispiel eine Belohnung gegeben. Fein, hast du das gemacht, kriegst ein Bonbon. Die Folge ist, das hat man 5-mal hintereinander oder 6-mal hintereinander gemacht und am Ende gab es keine Belohnung mehr und da hat das Kind nicht mehr geholfen. Das heißt, wer einmal daran gewohnt ist, etwas für eine extrinsische Belohnung zu tun, ja, wird sich sehr weigern, das umsonst zu tun, obwohl es in seiner Natur liegt, es umsonst zu tun. Was folgt denn daraus? Viel folgt daraus. Viel folgt daraus. Zum Beispiel große Konsequenzen für die Pädagogik und für Schulen. Ja, also wenn ich mich anstrenge, um eine gute Zensur zu kriegen und ich schaffe die Noten ab, dann strengen sich die Kinder nicht mehr an. Das kann jedenfalls passieren. Also wäre es am besten, man hätte Schulen, in denen man erst gar keine Zensuren hätte, dann würde man die intrinsische Motivation nicht durch extrinsische Belohnungen zerstören. Ich bin jetzt kein Verfechter davon, dass man das von heute auf morgen tun sollte, aber ich halte das für ein erstrebenswertes Bildungsziel. Ja, es ist wahnsinnig interessant, aber das hat ja dann auch in vielerlei Hinsicht Auswirkungen. Also wenn das stellt ja sozusagen unser gesamtes System in Frage, ne? Unsere Art zu leben. Ja, das System der Lohnarbeit, ja, das System des Lernens für Zensuren und so weiter. Das ist in der Tat so. Also das Spannende ist, du sagtest vorhin, ne, dass Rüdiger Bregmann sagt, der Mensch ist gut. Ich wäre ein bisschen vorsichtiger. Ich würde nicht sagen, dass er gut oder schlecht ist, sondern ich würde sagen, der Mensch ist ein sozialer Primat, der auf Anerkennung angewiesen ist. Mhm. Und wenn er in einer Kultur lebt, in der gutes Verhalten belohnt wird, ne, dann ist, belohnt muss nicht unbedingt mit Geld sein. Ne? Das kann ja auch einfach sein mit Achtung oder mit Freude oder was man auslöst. Dann ist es recht wahrscheinlich, dass jemand das internalisiert. Wenn ich aber jetzt in einer Umgebung aufwachse, ja, wo nur besonders kriminelles oder asoziales Verhalten belohnt wird, dann werde ich mich wahrscheinlich in eine ähnliche Form entwickeln, aus demselben Motiv Anerkennung zu bekommen. Das heißt also, die ethischen Umgangsformen in Gefängnissen und auf Seeräuberschiffen sind einfach andere, ja, als in einem Montessori-Kindergarten. Das ist richtig. Und wie Menschen sich verhalten, verrät deswegen oft ganz wenig über die menschliche Natur, sondern vielmehr über Anpassungsprozesse. Und das bedeutet, dass zum Beispiel friedliche Gesellschaften meistens ziemlich viele friedfertige Menschen hervorbringen und kriegerische Gesellschaften zum Beispiel sehr viele Krieger. Also so ein Kriegerstaat wie Sparta hatte wenig Probleme damit, ausreichend Soldaten zu finden. Ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2022, ja, da sähe die Situation völlig anders aus. In deinem Buch gibt es auch viele interessante Beispiele zum Thema Moral und Wirtschaft. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, über Josef Ackermann und so weiter, der sich sozusagen dem Gemeinwohl nicht verpflichtet fühlte. Ich habe dieser Tage Christian Sewing gehört, den neuen Chef der Deutschen Bank, der sagt, nee, erst das Land und dann das Unternehmen. Also da scheint sich tatsächlich etwas fundamental zu ändern, unter dem Eindruck auch der Krisen, mit denen wir gerade zu tun haben. Ja, Corona war das eine, der Krieg in der Ukraine ist Russland-Sanktionen. Ist das so? Ja. Ist das genau? Wie weit müssen wir gehen und was müssen wir dann auch irgendwann auch aushalten? Welche Abstriche sind wir bereit, in Kauf zu nehmen? So, ja. Das ist die Frage. Und wenn Rückert Brinkmann recht hat und sagt, der Mensch ist dem Grunde nach gut, glaubst du denn, dass wir wirklich ernsthaft bereit wären, wirklich Abstriche zu machen? Also ich habe noch keinen gehört, auch von Seiten der Politik, der sich wirklich traut, den Leuten das klipp und klar zu sagen. Ja, also ich finde, das ist eine unglaublich spannende Frage, weil ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, wir machen ein gigantisches Sozialexperiment, wahrscheinlich das größte in der Geschichte unseres Landes, im Hinblick auf die Frage, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass wir nicht ausreichend Gas im Winter haben, wie wir als Gesellschaft damit umgehen und ob der Brinkmannsche Effekt dann eintritt, dass die Menschen sich da brav anpassen oder wie heftig der Widerstand ist. Und mir fehlt eigentlich jeder Kompass oder jeder Instinkt, um zu sagen, ob das zu etwas größeren Unruhen, vor allen Dingen im Osten, führen wird oder ob es nicht dazu führen wird. Ich weiß nicht, wie dein Gefühl ist, haben wir uns schon mal drüber ausgetauscht. Ich bin mir ganz sicher mittlerweile, ich habe da noch mal lange drüber nachgedacht, im Nachgang auch an unser letztes Gespräch. Ich bin mir ganz sicher, dass es nicht so sein wird. Ich bin mir ganz sicher, die Leute werden stehen bleiben. Auch wenn du dir diese Kriegserfahrungen mal durchliest, von denen Brinkmann da berichtet, mit Blick auf die Londoner, aber auch, das gibt's ja analog auch auf der anderen Seite in Deutschland. Dieses Land ist aus einer unglaublichen Katastrophe heraus zu dem geworden, was es heute ist. Und da hat sich der wahre Charakter des Menschen am Ende auch gezeigt. Und ich glaube, dass er recht hat. Und dieses Beispiel des Kleinkindes, das sich unaufgefordert sofort bückt, um dir zu helfen, wenn du irgendein Problem hast. Du siehst es auch bei kleinen Kindern, wenn jemand weint, welche Empathie die plötzlich entwickeln. Egal wie garstig sie vorher möglicherweise waren. Das ist ganz, ganz erstaunlich. Und deswegen denke ich manchmal, und das ist doch eigentlich die Frage, wenn wir über Gemeinsinn sprechen und auch die Frage, zu welcher, du hast vorhin über Utopie gesprochen, wo könnte eigentlich die Reise für uns langfristig hingehen? Und es gibt eine total interessante Zahl dazu. Seit den 60er Jahren hat das Glück der Deutschen, das wird auf verschiedenste Art und Weise gemessen, ich nehme mal an, es geht eher um Zufriedenheit, hat nicht mehr zugenommen. Weil alle unmittelbaren materiellen Bedürfnisse, Essen, Trinken und auch ein bisschen darüber hinaus, der Kühlschrank, der Fernseher und so weiter, sind befriedigt. Aber in derselben Zeit hat sich das Bruttoinlandsprodukt mehr als verdoppelt. Was sagt uns das? Wenn du das mal überlegst, also wir sind nicht zufrieden, wir motzen rum und sind wahnsinnig unzufrieden. Du schreibst in deinem Buch einen interessanten Satz, jemand, der in den 50er Jahren der Bundesrepublik gelebt hat, der war nicht unbedingt so ein ganz hundertprozentiger Demokrat, aber war zufrieden. Heute sind wir sehr viel überzeugtere Demokraten, aber sind wahnsinnig unzufrieden. Das waren die 50er Jahre, ne? Da hatte man im Hintergrund, ja, den Zweiten Weltkrieg. Ja, genau. Den hatte man im Hinterkopf, wo man wusste, wie schlimm es kommen kann. Genau, man wusste, wo der Abgrund ist. Und dieses Gefühl, davongekommen zu sein und eines Tages wieder wer zu sein, ne? Dieses berühmte, wir sind wieder wer nach 54, das brachte natürlich eine Menge Energie hervor und auch eine Menge Übereinstimmung mit dem Land, in dem man lebte. Und heute ist es ja tatsächlich so, also das ist allgemein bekannt, bedingungslose Wohlstandsmehrung ist keine bedingungslose Glücksmehrung. Aus einem ganz einfachen Mechanismus, dem vorhin von mir genannten oder sogenannten kategorischen Komparativ. Wenn ich mit einem Einkommen von 3.000 Euro habe und mir ein kleines Auto leisten kann und mir gegenüber ist jemand, der 6.000 Euro verdient und ein größeres Auto hat, dann gibt es eben viele Menschen, die diesen Reflex haben und sagen, wieso habe ich das nicht oder da muss ich hinkommen. Und wenn wir das Ganze verzehnfachen und verhundertfachen, bleibt es das Gleiche. Das heißt, man fängt auch an, die Vergleichsgruppen zu unterscheiden. Also Millionäre neigen dazu, Urlaub zu machen, wie Millionäre Urlaub machen. Oder Milliardäre wohnen da, wo Milliardäre wohnen. Und dieser kategorische Komparativ, der geht nie verloren. Und deswegen ist allein über materielles Zufriedenheit, über einen bestimmten Punkt hinaus oder Glück nicht mehr vermehrbar. Aber dann ist doch die Frage, unser System baut ja im Wesentlichen wirklich auf Geld auf, ne? Es geht um Geld. Wir werden belohnt. Ja. Wir machen eigentlich alles für Geld. Und Geld ist sozusagen das einzige Ding, das im Grunde nur in der Quantität gut ist. Genau. Da geht es nie um Qualität. Also dessen Qualität sich allein an der Quantität bemisst. Exakt. Das ne? Es gibt kein zu viel an Geld. Richtig. So. Aber was macht dieses ganze Geld? Was macht das mit uns? Naja, es sorgt einfach dafür, dass in Gesellschaften, in denen das Geld diese Wertigkeit hat, sich die Menschen daran orientieren, jedenfalls die allermeisten. Das ist übrigens ein klassischer Kritikpunkt von Demokratiegegnern in der Geschichte. Das fängt mit Platon an, ne? Der große, berühmte Philosoph Platon. Ja? Also so der bedeutendste Philosoph der Philosophiegeschichte. Und auch Aristoteles, quasi der zweitbedeutendste, haben die Demokratie abgelehnt. Da steht man doch vor einem Riesenproblem und sagt, wir konnten diese Intelligenzbestien und diese Wegweiser von allem, wieso haben die Demokratie abgelehnt? Muss man sagen, dass die Demokratie in den Zeiten von Platon und Aristoteles unglaublich schlecht funktionierte. Die haben die nur als dysfunktional wahrgenommen. Korruption, riesiges Thema. Ja. Wer konnte, der hielt sich einen Hofstaat an PR-Leuten vorsichtig ausgedrückt, deren Aufgabe darin bestand, politische Gegner zu denunzieren. Die glücklichste Zeit Athens war die, wo ein Autokrat regierte namens Perikles, obwohl man sich Demokratie nannte. Also es klappte alles nicht wirklich. Und ein entscheidender Kritikpunkt damals, und das taucht nachher immer wieder auf, war, das Geld hat die Ehre ersetzt. In der Demokratie ersetzt das Geld die Ehre. Diese Argumentation gibt es auch im 18. Jahrhundert, Edmund Burke, das ist der Vater des Konservativismus und der von mir hier schon mal erzählte, Vicomte de Bonald, der zur Zeit der Französischen Revolution genau dasselbe schreibt. Also in einer demokratischen Gesellschaft besteht immer die Gefahr, dass eine Gesellschaft, die vorher über Ehre organisiert wird, eine Gesellschaft entsteht, die außer Geld irgendwie keine Moral mehr kennt. Jetzt kann man sagen, es gibt ja ganz viele demokratische Gesellschaften, die nicht nur das Geld zum Wertmaßstab machen. Da gehört die Bundesrepublik auch zu. Dass wir aber in Gesellschaften vielleicht leben, in der die Tendenz besteht, dass es immer stärker in diese Richtung geht. Und dann ist immer die spannende Frage, was sind die anderen Gegenkräfte, die man noch hat, außer dem Geld? Und das ist die Gemeinwohlfrage par excellence. Wir wollen ja nicht in unserer Gesellschaft das Geld abschaffen. Wir können das ja auch nicht abschaffen. Auch nicht die Bedeutung des Geldes. Sondern wir müssen gucken, was ist an die Stelle der Ehre getreten, was nicht mit Geld zu kaufen ist. Und wenn wir das von der Glücksforschung aus sehen, würden wir sofort sagen, klar, Freundschaft, intakte Beziehung, gutes Verhältnis zu seinen Kindern und so, das ist doch alles da. Aber was ist auf der Staatsebene, was ist so auf der großen Ebene da? Identifikation mit einem Gemeinwesen, sich einbringen fürs Gemeinwohl. Alles das ist glücksmehrend, wie wir wissen. Und trotzdem, und ist auch etwas, was es gibt, ne? Also jeder dritte Deutsche über 60 ist irgendwie ehrenamtlich engagiert. Es ist ja, wir leben ja nicht in der Hölle, in Dantes Hölle, sondern wir leben da ja in einer im internationalen Vergleich gar nicht so schlecht dastehenden Gesellschaft. Genau, und wenn du sie fragst, warum sie es machen, sagen sie dir, weil sie daraus eine tiefe Befriedigung ziehen. Und das Thema, ich krieg dafür Geld, kommt nie. Egoisten im Giselinschen Sinne. Ja, ne? Genau. Das tun die ja nur, weil die Befriedigung daraus haben wollen. Da sehen wir, dass dieser Egoismusbegriff nicht trägt. Also es ist alles da, aber was sichert diesen Bestand? Wird das so bleiben? Und dass man sich diese Fragen in Dringlichkeit stellt, ist natürlich absolut wichtig, als gar nicht darauf zu achten. Ich finde ja eigentlich diesen Befund, ne, das klingt so banal, wenn man sagt, seit den 60er Jahren hat das Glück der Deutschen nicht mehr zugenommen in der Wahrnehmung der Leute. Aber das Bruttoinlandsprodukt hat sich mehr als verdoppelt seitdem. Das ist ja eigentlich ein riesiges Drama, das dahinter steckt, wenn man sich das mal genau überlegt. Das bedeutet ja übersetzt, so habe ich das für mich interpretiert, dass in den 60er Jahren muss irgendwo mal, da waren meine Eltern gerade dabei, sozusagen ihre Existenz zu gründen, muss irgendwo mal ein Punkt gewesen sein, an dem die eigentlich ganz zufrieden gewesen sein müssen. Naja, Menschen sind ja nicht nur aus materiellen Gründen unzufrieden. Das ist der Punkt. Das ist auch eine Frage, wie gut die Ehe ist oder wie gesund man ist. Ja, überhaupt also muss das Leben sozusagen als... Ob man etwas tut als Arbeit, aus dem man Freude schöpft oder nicht schöpft und so. Also es gibt ja ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Der Punkt ist doch, wenn wir das mit den 60er Jahren vergleichen, würden wir sagen, oh, aber wir haben heute so viele mehr Möglichkeiten. Man denke mal, wie Frauen gelebt haben, welche Rechte sie hatten. Jetzt hat sich alles verbessert. Ich rede über das Materielle, ne? Parallel mit dem Materiellen hat sich die Anspruchshaltung an das Leben erhöht. Und je höher die Anspruchshaltung an das Leben, umso größer die Gefahr der Unzufriedenheit. Exakt. Weil die Fallhöhe... Das ist, was damit einhergegangen ist. Das heißt also, die Ansprüche, die man heute hat, und das kann man keinem verdenken, ja, auf Glück und auf Sinn und auf Anerkennung und so. Ja, viel, viel höher, als sie das flächendeckend in den 60er Jahren waren. Weißt du, was ich so wahnsinnig finde, wenn man sich mit dem Thema mal beschäftigt? Ich frage mich immer, wieso hat keiner, und bis heute macht das keiner, ich erinnere mich noch an Angela Merkel, die vor ein paar Jahren gesagt hat, naja, so, wir werden dafür bezahlt, dass dieses Land wächst. 2-3% müssen schon sein. Wachstum kam in jeder Regierungserklärung bei ihr. Genau. Und warum hat damals, zu dem Zeitpunkt, also wenn diese 60er Jahre so ein Gefühl irgendwie verströmt haben, bei allen Unzulänglichkeiten, du hast gerade Frauenrechte und so weiter angesprochen, ganz sicher, aber ich rede über das Materielle. Wenn es da so ein Gefühl gegeben hat, eigentlich sind die Dinge ganz okay und wir sind eigentlich ganz zufrieden, so wie es ist. Was hat dann auch unsere Politik, aber auch uns als Gesellschaft dazu bewogen, nicht einmal diese Wachstumsideologie mal in Frage zu stellen? Weil es nicht geht. Weil unser Wirtschaftssystem nicht weiter existieren kann, ohne zu wachsen. Das hängt damit zusammen, wenn unsere Ansprüche gleichzeitig gestiegen sind. Zum Beispiel unsere Rentenansprüche. Ja, da muss immer mehr erwirtschaftet werden, um immer mehr Rentner zum Beispiel zu versorgen. Unsere gesamten Sozialkassen, Sozialsysteme sind auf Wachstum ausgerichtet. Das ist richtig. Dann gibt es die internationale Konkurrenz. Unsere Unternehmen müssen nicht wachsen, weil sie gierig oder böse sind, sondern im internationalen Konkurrenzkampf bestehen. Weißt du, was total interessant ist? Hubertus Heil in dieser Woche auf die Frage, wo denn das ganze Geld herkommen soll, um diese Krise jetzt zu bewältigen, ja, die großen Entlastungspakete und so weiter, sagt, es gibt auch eine gute Chance, dass wir aus dieser Krise herauswachsen. Genau diesen Begriff benutzt. Genau das muss man sagen, ich bin ja nicht so ein Freund von des Postwachstumsbegriffs. Weil Wachstum ist ja so ein guter Begriff. Pflanzen wachsen, man sieht seine Kinder heranwachsen. Kinder wachsen, ja, genau. Man wächst an seinen Herausforderungen. Ja, Leben ist ein lebenslanges Wachsen. Und dann zu sagen, nee, mit Wachsen muss Schluss sein, das ist ja missverständlich. Also ein Bildungswachstum fände ich großartig, ein Empathiewachstum ist großartig, ja? Ein Wachstum an sozialen Fähigkeiten und Fertigkeiten ist großartig. Also hier wird der Akzent so ein bisschen schiefgelegt. Wir meinen ja einzig und allein das materielle Wachstum. Wir meinen ja nur, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, die Vergrößerung des Kuchens. Und die Vergrößerung des Kuchens müssen wir nicht machen, weil die Menschen gierig sind oder weil sie glücklicher sein werden, wenn der Kuchen größer wird. Sondern wir müssen sie aus einem ökonomischen Zwang herausmachen, von dem auch unser gesamtes Sozialsystem und damit unser Staat abhängig ist. Ja, und wohin das führt? Es gibt ja ein ganz, ganz berühmtes Beispiel, vielfach beschrieben, du beschreibst das auch. Die Osterinseln, die Geschichte der Osterinseln, ne? Ja. Ist doch eigentlich genau das, was im Großen jetzt sozusagen mit Blick auf den Planeten passiert. Ja, man muss so bei der Osterinselgeschichte, bevor ich die noch erzähle, sagen, dass Rüdger Brechmann zum Beispiel sie anders interpretiert. Ich sage das gerade vorweg. Also die Interpretation dieser Geschichte ist umstritten. Also wir kennen die genauen historischen Zusammenhänge nicht. Ich gebe sie aber jetzt mal wieder, weil darauf willst du hinaus, in der Version von Jared Diamond. Jared Diamond ist ein ganz bedeutender amerikanischer Evolutionsbiologe, der mehrere Bestseller geschrieben hat. Großartige Bücher hat er geschrieben. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt zum Beispiel Der dritte Schimpanse, gemeint ist der Mensch. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Kollaps. Und in diesem Buch Kollaps, warum Zivilisationen untergehen, Er erzählt ja die Geschichte der Osterinseln folgendermaßen. Er sagt, die Osterinseln waren früher komplett bewaldet. Und irgendwann wurde dieser Wald immer weiter abgeholzt. Unter anderem natürlich erstmal, um Häuser zu bauen, um Holz zu verfeuern, aber auch um diese gewaltigen Steinstatuen, ja, die Moai, die jeder kennt, die da drauf sind, zu errichten. Da muss man große Holzgerüste machen, muss auch die Steine mit Hilfe von Holzrollen vorwärts bewegen. Und das Interessante ist, als der niederländische Seefahrer Jacob van Roggeveen die Osterinseln entdeckte, ja, es war ausgerechnet ein Ostersonntag, deswegen heißen die so, 18. Jahrhundert, da fragte er sich, wie waren die denn in der Lage, diese gigantischen Steinskulpturen zu machen? Es gibt doch keinen Wald mehr auf der Insel. Und er fand die Zivilisation auf den Osterinseln armselig und schäbig. Und er konnte sich gar nicht vorstellen, dass diese halb ausgehungerten Gestalten, die da zum Teil Ratten und sowas gegessen haben, weil es keine Lebensgrundlagen mehr gab, in der Lage waren, so eine Kultur hervorzuzaubern. Das war übrigens die Vorlage dafür, dass Erich von Däniken war der Einzige, der die richtige Erklärung gefunden hat. Ja, dass das Außerirdische gewesen sein müssen, ja. Die die Moai errichtet haben. In seinem Buch Beweise, ja, wird das ausführlich erzählt. Die Pointe daran ist, Jared Diamond stellt eine Frage. Er sagt, was dachte wohl der Osterinsulaner, der den letzten Baum fällte? So, und die Frage finde ich uninteressant. Der wird gedacht haben, man hat schon immer Bäume gefällt und auf einen Baum mehr oder weniger kommt es am Ende nicht mehr an. Die richtig spannende Frage für unsere Kultur ist, ab welchem Punkt hätten die Osterinsulaner aufhören müssen, ihren Wald zu roden? Also, wann war die Generation da, wo man gesagt hat, stopp, jetzt können wir nicht mehr? Und der Punkt ist, dieser Punkt kommt nicht. Denn jemand, der damit aufwächst als Kind, dass es 50% Wald gibt, ja, und dann dessen Lebensende es noch 40% Wald gibt, der glaubt nicht, dass er einen großen Schaden angerichtet hat. Das ist richtig. Und der denkt auch nicht, es ist an ihm, damit aufzuhören. Und in der nächsten Generation geht es die nächsten 10% weiter. Und genau in diesem Prozess befinden wir uns. Ja, und wir müssten dringend aufhören, noch einen einzigen Baum umzuhacken. Und wir sehen im Augenblick, es geht nicht. Wir werden unter Umständen wieder mehr Kohle verbrennen und so weiter. Also wir werden genau die Dinge tun, die wir nicht mehr tun können, weil unsere Politiker aus einer ganzen Reihe von Gründen sagen, das können wir im Augenblick nicht machen. Aber ich glaube, im nächsten Augenblick können wir es wieder nicht machen. Und im übernächsten können wir es auch nicht mehr machen. Das heißt, wir finden wie die Osterinsulaner in der Diamond-Geschichte nie den richtigen Punkt. Das meine ich ja. Und wann ist der Punkt gekommen, an dem du sagen musst, okay, pass auf, Wachstum um jeden Preis, ja, Bruttoinlandsprodukt immer 2-3% jedes Jahr versus Gemeinwohl, weil darum geht's ja. Also an welchem Punkt hast du sozusagen das große Ganze im Blick und an welchem Punkt bist du so visionär zu verstehen, dass das jetzt wichtiger ist als alles andere? Das könntest du dann, wenn du verdammt gute andere Ideen hättest, zum Beispiel, wie du unser Sozialsystem finanzierst. Wenn du da keine andere Idee hast, als das wie bisher über Arbeit zu finanzieren. Da sind wir beim Lieblingsthema Grundeinkommen. Wie finanziert man das? Was sind künftige Steuerquellen, die vielleicht neben die Besteuerung von Arbeit treten können? Über diese Dinge müsste man nachdenken, um überhaupt in der Lage sein, Alternativen vorzuschlagen. Das größte Problem unserer Regierung ist, dass sie sich alternativlos wähnt. Ihr fällt nichts anderes ein. Und wenn sie mit Ideen konfrontiert wird, es gibt ja genug, dann denken die Politiker im einen oder anderen Fall, und das weiß ich auch aus persönlichen Gesprächen, das könnte ein guter Weg sein. Aber gleichzeitig wissen sie, das kann ich jetzt und hier nicht durchsetzen. Sie wissen genau, praktisch, pragmatisch kann ich jetzt damit nicht kommen. Und da sind wir wieder bei der Osterinsel, weil die nächsten Politiker können jetzt auch wieder nicht damit kommen. Das ist der Punkt. So verschieben wir diese Reformen, die am Ende in eine dramatische Situation führen können, wenn wir sie nicht machen. Deswegen glaube ich ja auch, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt und abschließend nochmal kurz der Gedanke, dass wir auch, wir haben ja immer so das Gefühl, Politiker müssen bessere Menschen sein als wir selbst. Aber die Wahrheit ist, wir überschätzen die. Die sind genauso wie wir und wir sollten sie auch nicht überfordern mit dem, was wir ihnen abverlangen, sondern wir sollten eigentlich irgendwann mal überlegen, okay, wie können wir denn selber gegensteuern? Was können wir denn eigentlich selber tun? Müssen wir immer wirklich nach dem Staat rufen oder müssen wir irgendwann mal sagen, im Sinne des Gemeinsinns, des Gemeinwohls, lass uns die Dinge selbst in die Hand nehmen? Der richtige Punkt ist sicher ein sowohl als auch. Also ich misstraue natürlich auch der Graswurzelideologie, wenn jeder bei sich selber anfängt, wird die Welt besser. Und auf der anderen Seite bin ich völlig bei dir, zu sagen, man kann nicht in jeder Frage nach dem Staat rufen. Also vieles, zumindest im Kommunalen oder Regionalen, ließe sich selbst erfolgreicher auf die Beine stellen. Vieles ließe sich machen. Und die größte Bedrohung auf der Ebene ist im Regelfall die Bürokratie. Ganz vieles darf man und kann man nicht und das geht aus juristischen Gründen nicht und so weiter. Also da könnte ich zahlreiche Beispiele dafür aufzählen. Und am Ende lande ich wieder bei Rupert Neudeck. Wenn du irgendwas in der Welt besser machen willst, frage nicht nach dem Zustand. Genau. Aber es gibt ein schönes Beispiel in deinem Buch, Rathenauplatz in Köln, ne? Ja, genau. Da habe ich ja mal gewohnt, ganz unmittelbar am Rathenauplatz. Ne? Also wunderschöner Platz in Köln. Wirklich, ich glaube, der schönste Platz Kölns, kann man wirklich sagen. Wirkt so französisch irgendwie. Und dieser Platz war Ende der 80er Jahre, als ich nach Köln kam und dort wohnte, total verwahrlost. Also Obdachlose waren da und sehr viele Fixer. Es war so eine Frage, ob man im Dunkeln da hingehen sollte. Mhm. Und es war alles verkommen. Und dann haben die Anwohner gesagt, die in so sehr schönen, auch eher verkommenen Gründerzeithäusern wohnten, sehr studentisch, die Stadt gefragt, kann man da nicht mal was machen? Und die Stadt gesagt, kein Geld. Und dann haben die Anwohner das selber gemacht, haben eine Bürgerinitiative gegründet. Und dann haben die also nicht nur den Park super gemacht. Wir haben einen riesigen Spielplatz darauf angelegt. Die haben eine Gastronomie selbst eingerichtet, eine kleine Holzhütte dahingesetzt, die sogar einen Architekturpreis gewonnen hat. Sich dann aber vor dem Problem gesehen, dass plötzlich eine Mietenexplosion stattfand, weil der Rathenauplatz so attraktiv wurde. Dann haben sie sich für Mietschutz eingesetzt und so weiter. Also wirklich Großartiges geleistet. Der Rathenauplatz ist immer noch wunderbar und wunderschön. Aber man kann nicht sagen, dass dieser Bürgerinitiative auf diesem Weg nicht 100 Steine in den Weg gelegt worden wären. Mhm. Auch und ganz massiv von Seiten der Stadt. So nach dem Motto, wo kämen wir hin, wenn das jeder machen würde? Und ich habe immer gedacht, es wäre großartig, wenn das jeder machen würde. Also, Richard, danke dir sehr. War interessant, mit dir mal über Gemeinsinn zu sprechen. Ich glaube, da haben wir, also dieses Umdenken im Kopf, das wird noch lange brauchen, lange dauern. Und ich glaube, am Ende aber in 20, 30, vielleicht auch 50 Jahren werden da ganz andere Lösungen, ganz andere Systeme stehen. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass wir uns tatsächlich in einer großen Transformationszeit befinden, wo wir gerade am Anfang stehen. Und ich setze darauf, dass Dinge, die am Anfang zäh und langsam gehen, ab einem bestimmten Punkt sich rasant beschleunigen. Und wir haben im Augenblick das historische Zeitfenster, und das müssen immer Krisen sein, ja, sonst passiert nichts, das historische Zeitfenster wirklich viel zu verändern. Aber wir müssen es eben auch tun. Und die richtige Mischung aus guten Ideen und Pragmatismus, das ist es, worauf es ankommt. Richard, danke dir sehr. Ich danke dir. Bis bald. Ja, ciao. Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.